1. Danken Siedem Herrn, denn ist gut, sein Gnade war ewig. 2. Danken Siedem Gott aller Götter, denn sein Gnade war ewig. 3. Danken Siedem Herrn aller Herren, denn sein Gnade war ewig. 4. All ein Vollbringt groß Wunder, denn sein Gnade war ewig. 5. Erschaff die Himmel mit Weisheit, denn sein Gnade war ewig. 6. Erbreitet die Erde über den Wassen aus, denn sein Gnade war ewig. 7. Erschaff die großen Lichter, denn sein Gnade war ewig. 8. Die Sonne Herrschaft über den Tag, denn sein Gnade war ewig. 9. Den Monden die Stirn zur Herrschaft über die Nacht, denn sein Gnade war ewig. 10. Schlug die Ägypter, in dem Eier Erstgeborenen totet, denn sein Gnade war ewig. 11. Und 40 Israel aus Ira mit heraus, denn sein Gnade war ewig. 12. Mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, denn sein Gnade war ewig. 13. Erteilte das Schilfmeer, denn sein Gnade war ewig. 14. Und ließ Israel mitten hindurch gehen, denn sein Gnade war ewig. 15. Und stürzte den Pharao mit seinem hier ins Schilfmeer, denn sein Gnade war ewig. 16. Erfüllte sein Volk durch die Wüste, denn sein Gnade war ewig. 17. Erbesiegt groß Königer, denn sein Gnade war ewig. 18. Und totet machtig Königer, denn sein Gnade war ewig. 19. Namlich Sihon, den König der Amoriter, denn sein Gnade war ewig. 20. Und Og, den König von Basan, denn sein Gnade war ewig. 21. Und Gabba Land als Besitz, denn sein Gnade war ewig. 22. Als Besitz für seinen Diener Israel, denn sein Gnade war ewig. 23. O erinnert sich an uns in unserer Erniedrigung, denn sein Gnade war ewig. 24. Und befreit uns von unseren Bedrängen, denn sein Gnade war ewig. 25. Ergibt allen Lebusen Nahrung, denn sein Gnade war ewig. 26. Danken Siedem Gott des Himmels, denn sein Gnade war ewig.